Dafür finden sich auch indirekte Hinweise. Datenanalytiker haben auf erfolgreichen US-Dating-Portalen wie Match oder OkCupid untersucht, welche Fotomotive und Wörter, mit denen sich User selbst darstellen, es am wahrscheinlichsten machen, dass die Online-Profile angeklickt werden. Dabei zeigte sich zum Beispiel, dass Fotos unter freiem Himmel mehr Klicks erhalten als Selfies im Studentenzimmer. Vordergründig können User diese Ergebnisse nutzen, ihr Profil zu optimieren und so die Chancen auf ein Date zu erhöhen. Die Analyse legt aber gleichzeitig die Ideale und Sehnsüchte junger Großstädter frei. Bemerkenswert ist, dass die Begriffe Yoga und Surfen am besten ankommen, und zwar unabhängig vom Geschlecht. Männer mögen Frauen, die sich als athletisch beschreiben. Frauen klicken häufiger auf Profile, wenn Männer tätowiert sind und vom Meer sprechen. Vom eigenen Glauben zu erzählen, vermindert hingegen die Chancen auf ein Date. Die User der Datingportale werben also nicht mit ihrem Studium oder ihrem Beruf für sich, wie es besonders bei Männern vor einiger Zeit noch üblich war. Stattdessen betonen Männer und Frauen gleichermaßen Sport und Reisen, die früher als Hobbys galten, heute aber Ausdruck von Selbstentfaltung sind und damit ein klar progressives Emotionsprofil anzeigen. Yoga, Surfen, Fitness und Tattoos betonen Offenheit, Freiheit und Individualismus. Sie sagen, ich bin körperbewusst, entspannt, achte auf mich selbst. Ich bin sportlich, aber nicht wettkampforientiert. Offen für fernöstliche Spiritualität, aber nicht für traditionelle Religionen. Und meine Reisen führen mich ans Meer.